WDR 3 Hörspiel. Es sind verzweifelte Frauen, Männer und Kinder. Tausende Menschen sitzen derzeit an der türkisch-griechischen Grenze fest. Viele mehr seit Jahren schon auf den griechischen Inseln. Ohne Aussicht auf ein Ziel oder eine neue, geschweige denn die alte Heimat. In einer Zwischenwelt ohne Ziel und ohne Heimat befinden sich auch die beiden Protagonistinnen unseres heutigen Hörspiels, zu dem ich sie hier herzlich begrüße. Inzwischen hier und jetzt von Lena Katharina Müller unter der Regie von Iris Drögekamp erzählen Carla und Janine von Bürokratie, Wahnsinn, Alltagsrassismus und einem neuen Leben im Dazwischen während des Wartens im deutschen Asylbewerberheim. Ein Schwebezustand bis zur Entscheidung über Anerkennung oder Ablehnung, der für viele Jahre dauert. Eine quälende Zeit, während der einem die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben versagt wird. Das Dorf, da soll ich das sagen? Ja. Es ist ein großes Dorf mit schönen Häusern und breiten Straßen. Nicht schlecht. Sehr sauber. Die Menschen mögen ihr Dorf. Es ist eine kleine Welt. Deswegen war ich froh, herzukommen. Hier habe ich meine Ruhe. Und es gibt Familien, zu denen ich die Kinder spielen schicken kann. Morgens und abends fährt ein Bus in die Stadt. Der ist immer voll. Die meisten Einwohner sind tagüber weg. Sie fahren zur Arbeit, aber manche bleiben auch, so wie wir. Das sind vielleicht gar nicht weniger, vor allem die Alten. Soweit ich das mitkriege, sind sie zu Hause. Sie gucken aus dem Fenster und schauen, was es sich bewegt. Ich bin nie nachgucken gegangen, ob sie wirklich zu Hause sind. Aber so stelle ich es mir vor. Weil da die großen Häuser stehen und niemand auf der Straße ist. Irgendwann kennst du die Leute auf der Straße. Man sagt Hallo, aber sonst... Comme tu vois, on a vite fait le tour. Es ist nicht los. Du kannst nicht unternehmen oder so. Man muss in die Vereine gehen. Meine Kinder sind beim Fußball und ich in der Volleyballmannschaft. Als ich das Dorf zum ersten Mal gesehen habe, du kommst her, als würdest du vom Himmel fallen. Ein Brief, in dem sie dir deine neue Adresse mitteilen und schon bist du hier. Von einem auf den anderen Tag. Und du läufst rum wie ein blindes Huhn, das im Dunkeln nach Körnern sucht. Wir kamen nach ein paar Wochen im Asylheim hierher. Die erste Zeit in Deutschland war unglaublich stressig. Die Unterkunft war schlimm. Es war schmutzig, zu laut, zu voll. Ich habe meinen Kindern Windeln angezogen, auch meinem 5-Jährigen, weil ich ihn nicht auf die Toilette schicken konnte. Mir selbst ist es ja schwer gefallen, sie zu benutzen. Wie konnte ich das von ihm erwarten? Hier hatte ich dann mein eigenes Zimmer. C'était une vie à laquelle je n'étais pas habitué. Tout autour, il y avait un monde que je ne pouvais pas contrôler. Als ich hierher kam, war es Winter. Ende Februar und so. Ich bin abends angekommen und das war fast ein bisschen unheimlich. Diese leeren Straße. Kein Mensch weit und breit. Es war sehr still. Auch am nächsten Tag war es still. Auf der Straße haben mich die Leute angeschaut. Einfach nur die Blicke. Nicht guten Tag oder so. Anfangs hatte ich sehr viel Angst. Morgens, wenn ich Brot geholt habe, habe ich die Kinder im Zimmer eingeschlossen. Es war mir wichtig, dass die Türe zu ist, weil ich die Welt drumherum nicht kontrollieren konnte. Sogar wenn ich duschen wollte, habe ich meine Kinder immer mitgenommen. Mein Sohn hat mich angeguckt und gefragt, c'est quoi ça, Maman? Er hat mich noch nie nackt gesehen gehabt davor. Ich wollte sie keine 20 Minuten alleine lassen. Da waren mir einfach zu viele unterschiedliche Menschen. Ich wusste nicht, wie, wo, was. Hier hatte ich dann mein eigenes Zimmer. Je dirais que ma vie en Allemagne a commencé là. Ah, das Heim. Ja, es hat eigentlich hier angefangen, mein Leben in Deutschland. Ja, wir nennen es Le Heim. Oui, alors Le Heim. Vor allem ist es ziemlich eng. Mit meinen Kindern lebe ich in zwei Zimmern, das sind vielleicht 15 Quadratmeter. Wenn mein Kind spielt und ich möchte zum Kühlschrank, muss ich es aus dem Weg schieben. Nachts lege ich eine Matratze zum Schlafen auf den Boden. Dann kann ich mich aber im Zimmer nicht mehr bewegen. Wenn die Kinder im Bett sind, kann ich nur noch auf dem Sofa sitzen. Da fällt mir manchmal die Decke auf den Kopf, an diesen langen Abenden. Das ist ganz schön einsam. Aber meistens bin ich froh, dass wir die Türe zumachen können. Wenn ich meine Ruhe haben möchte, lernen oder den Kindern bei den Hausaufgaben helfen möchte, dann sitzen wir drei hier wie Sardinen. Ich bin oft angespannt. Und wenn die Kinder dann noch ihre Sachen überall rumliegen lassen. Aber die Türe muss zu sein. Manchmal kann ich die Probleme der anderen einfach nicht mehr hören. Longtemps dans un coin comme ça, ça te casse. Es ist nicht leicht im Heim, Menschen zu finden, denen du vertraust. Jeder hat so seine Idee im Kopf. Jeder weiß, warum er hergekommen ist. Es gibt da nicht unbedingt eine gemeinsame Perspektive. Wir leben nebeneinander hier. Jeder mit seiner Geschichte, jeder mit seinen Problemen. Jeder arrangiert sich, wie er kann. Ich sage mir, mein Leben hier ist okay. Aber ich weiß, das gibt es nur, weil ich nicht die Wahl hatte. Sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, so zu leben. Am Donnerstag trinken wir nachmittags Kaffee mit allen Bewohnern und der Sozialarbeiterin. Das ist gut fürs Zusammenleben, für die Stimmung im Heim. Aber ich versuche eher, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Für die Familien aus dem Dorf ist das Heim eine fremde Welt. Wenn die Kinder zum Spielen kommen, bleiben die Mütter, bis die Zeit um ist und sie wieder mit ihren Kindern nach Hause können. Sie vertrauen uns einfach nicht. Ich kann sie schon verstehen. Das ist ihre Sicht der Dinge. Aber es verletzt mich trotzdem, wenn mein Kind seinen Geburtstag feiern möchte und ich mich bei diesen Gedanken wegen der Mütter einfach unwohl fühle. Deswegen wird es richtig schwierig, das Leben hier im Heim mit der Zeit. Ständig neue Gesichter. Einer kommt, einer geht. Es gibt viel Streit und die Kinder müssen immer mit denen spielen, die gerade da sind, auch wenn sie normalerweise sich gar nicht mit denen verstehen. Même si je n'aime pas leur manière. Als ich gesagt habe, ich gehe nach Europa, ich habe ein Visum, haben mich alle beneidet. Meine Freunde sagten, oh, lass da, Carla, lass da. Alle denken, dass ich das große Lose gezogen habe. Die Leute reden, aber die wenigsten wissen, wie es dann hier tatsächlich ist. Für uns ist es eine große Sache. Asyl. Zuerst musst du deine Geschichte wieder und wieder erzählen. Warum du gekommen bist, was dir zugestoßen ist, allen musst du es erzählen. Den Leuten vom Bundesamt, den Richtern, den Anwälten, den Gutachten, den Leuten auf der Ausländerbehörde, denen vom Sozialamt. Verrückt. Das ist verrückt. Diese ganzen Leute, ein riesiger Aufwand. Un truc de blanc, tu vois? Mais vraiment complètement fou. Und dann kommt das Warten. Theoretisch könnte man hier ganz gut leben. Das ist klar. Du hast Sicherheit, Ruhe, du kannst Pläne schmieden, Arbeit finden. Aber für uns ist das hier alles viel, viel komplizierter. Seit über 3 Jahren warte ich auf eine Antwort. Ich versuche nicht zu viel daran zu denken, aber ich frage mich schon. Und wenn ich mal nachfrage, sagen sie mir, ich soll mich gedulden. Es ist noch nicht einmal sicher, ob wir in Deutschland bleiben. Vielleicht entscheidet das Gericht, dass wir zurück müssen oder dass wir woanders es neu versuchen. Vielleicht ist die Zeit hier umsonst. Vielleicht müssen wir weg und in einem anderen Land von vorne beginnen. Ich finde, die Anträge müssten schneller bearbeitet werden, damit man nicht ganz aus dem Tritt kommt. Ich hätte Lust, den Leuten in den Büros mal meine Meinung zu sagen. Hallo Leute, es geht hier um mein Leben. Das kann man ja nicht einfach aufs Wartegleis schieben. Manchmal mache ich Witze, dass sie mich vergessen haben oder dass sie meinen Antrag weggeworfen oder irgendwo falsch einsortiert haben. Ich verstehe nicht, wie das System funktioniert. Politisch kann es doch nicht das Ziel sein, dass die Leute ewig rumsitzen. Seit 3 Jahren lebe ich mit meinen Kindern von Sozialhilfe und dabei könnte ich arbeiten und meinen Beitrag leisten. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Politik für dieses Land ist. Wenn du mich fragst, ist die Politik auf dem Holzweg. Die Menschen, die hier kommen, kommen so oder so. Sie sagen, ja, wenn sie uns drohen, wenn sie uns wegschicken, dann gehen wir nach Frankreich, dann gehen wir nach Belgien, dann kommen wir zurück. Sie sagen, maintenant qu'on est mouillé, on reste dans l'eau. Maintenant il faut nager. Da sagt man so, wer nass ist, braucht das Wasser nicht scheuen. Wenn dir ein Weg versperrt wird, musst du einen anderen finden. Du musst deine Rechte kennen und verstehen, was möglich ist und was nicht. Sehen, wo du dir deinen Weg bahnen kannst. Man muss die eigene Vision im Leben behalten. Mir war das immer sehr wichtig. Kein Loch im Lebenslauf. Ma chère, je te dis, il faut éviter les impasses et les fausses routes. Il faut éviter tout ce qui fait perdre le temps. Il faut même éviter les hommes qui te font perdre ton temps. Ah oui. Ja, die Zeit. Die Zeit läuft. Gut, ich sag mir, ich habe in den Jahren meine Tochter großgezogen. Das war keine verlorene Zeit. Sie war noch sehr klein, als wir hier ankamen und ich war den ganzen Tag bei ihr. Aber jetzt ist sie groß. Jetzt ist sie schon im Kindergarten. Eigentlich hätte ich gerne Kinder. Aber bei uns ist es leichter mit Kindern als hier. Da machst du dir gar keine Gedanken. Es ist immer jemand da. Eine Schwester, eine Tante, eine Großmutter. So, hier bist du alleine mit deinem Kind. Et là, tout devient problématique. Alle machen sich ständig Sorgen. Vor allem um Geld. Das ist in den Köpfen. Hier musst du vorsorgen. Manchmal denke ich, ich werde schon wie die Menschen in Deutschland in meinem Kopf. Am besten hast du für dein ganzes Leben schon vorgesorgt. Vor allem, wenn du ein Kind willst, das musst du dir 2-mal überlegen. Du hast die ganze Verantwortung. Leicht ist es nicht als Frau alleine mit Kindern. Wenn ich der Sozialarbeiterin sage, ich will einen Job, dann schaut sie mich an und sagt, mais dis donc, vous êtes pressé ou quoi? Restez tranquille, restez avec votre enfant. Bleiben Sie bei Ihrem Kind. In meiner Heimat sitzt keine ausgebildete Frau zu Hause, nur weil sie Kinder hat. Da würde niemand überhaupt auf diese Idee kommen. Wenn ich die Frauen hier im Dorf sehe, die Einheimischen, wie sie in ihren Häusern sitzen und die Kinder werden groß und die Frauen sitzen immer noch zu Hause, dann tun die mir schon leid. In den ersten Wochen haben die Freunde am Telefon gefragt, und? Wie ist es? Hast du schon welche getroffen von den Nazis? Ja, so stellen sie sich das vor. Ich selber habe noch keine gesehen. Aber du kommst hier und stellst fest, es gibt weniger, die keine Vorurteile haben, die nicht rassistisch sind. Die meisten sind es mehr oder weniger offen. Aber nicht nur die Deutschen, auch die anderen. Aber die, die von hier sind, die schon immer hier waren, bei denen ist es noch stärker. Die Sache mit den Plastiktüten. Da war ich noch nicht lange im Dorf und komme hier in den Supermarkt mit der Pfannflasche in eine Plastiktüte. Das war aber eine Lidl-Tüte. Und ich merke, dass alle gucken. Die Schwarze läuft mit einer Lidl-Tüte durch den Rewe. Ich sehe es in ihren Blicken, dass sie denken, typisch. Wenn ich das erzähle, denken alle, dass ich übertreibe. Aber du, ich sehe doch, wie die Schwarzen hier angeschaut werden. Du kannst nicht im Bus mit einer Handvoll Kleingeld bezahlen und du kannst nicht ohne Termin zum Arzt gehen, ohne dass es gleich heißt, typisch. Hast du schon mal einen Schwarzen in einem Restaurant gesehen? Hast du? Wenn nämlich ein Schwarzer in Deutschland in einem Restaurant sitzt, dann kannst du sicher sein, der ist hier aufgewachsen. Oder er lebt schon lange hier und ist mit einer Deutschen verheiratet. Sonst machen Schwarzen in Deutschland nichts, was das Leben lebenswert macht. Stattdessen arbeiten sie. Meistens 3 oder 4 Jobs. Alle schlecht bezahlt. Morgens um 5 in der Bahn. Das sind nur die Schwarzen, die zur Arbeit fahren, damit alles sauber ist, wenn die Weißen aufstehen. Die ganze Bahn voller müde schwarze Gesichter. Und da schwitzen ein paar weiße Jugendliche, die betrunken nach Hause fahren. Und die Schwarzen machen ihre 3, 4 Jobs, um einmal im Jahr zu ihrer Familie zu fahren. Tout le monde fait comme si. Comme ils étaient riches, avec de beaux habits, de gros billets, une Tele, l'écran plat. Schnell alt werden und dann krank zurückgehen. Incroyable. Letztens habe ich etwas gesehen. Ein alter Mann, ein Schwarzer im Rollstuhl, allein auf der Straße. Das hat mir einen Stich versetzt. Was ist bei dem nicht in Ordnung? Was will er noch hier? Bei uns weiß jeder, dass sie in Europa schlecht mit ihrem Alten umgehen. Jetzt mal ehrlich. Wer möchte schon freiwillig als alter Mensch hier leben? Ich möchte mir hier gerne etwas aufbauen, eine Arbeit finden, wieder in den Beruf einsteigen. Ich habe damals als junge Frau Wirtschaftswissenschaften studiert. Ich möchte mich weiterbilden und auf den neuesten Stand bringen. Vor kurzem habe ich den Führerschein gemacht. Das hatte die Sozialarbeiterin mir nicht zugetraut. Ich habe gesagt, gut, ich schaffe das auch alleine. Ich habe alles selbst organisiert. Wenn ich zur Fahrstunde bin, habe ich die Kinder bei Freunden abgegeben. Viele Stunden konnte ich sowieso nicht nehmen. Dafür hatte ich nicht genug Geld. Aber die haben Augen gemacht, als ich den Führerschein aufs Sozialamt mitgebracht habe. Gratuliert haben sie mir. Dann habe ich den B2-Sprachkurs gemacht. Das ist Deutsch für den Beruf, auf eigene Faust, weil sie wollten, dass ich nur den Anfängerkurs mache. Und sie konnten es wieder nicht glauben, als ich ihnen dann mein Abschlusszeugnis von B2 gezeigt habe. Wenn du dir hohe Ziele steckst, sagen sie, was ist mit dieser Frau los? Kann die nicht mal Ruhe geben? Es wird nicht immer gern gesehen, wenn du deinen eigenen Kopf hast, wenn du die Kontrolle behalten möchtest. Aber ich sage mir, il faut viser loin pour arriver quelque part. Wenn du als Frau keinen Beruf lernst, bist du doch dein ganzes Leben abhängig. Und wenn ich wieder Geld verdiene, möchte ich reisen. Ich möchte meine Familie besuchen. In Afrika, in Belgien, Frankreich und in den USA. Reisen entspannt mich. Wenn ich immer nur an einem Ort bleibe, habe ich den Eindruck, ich ersticke. Voyager, c'est mon loisir. Il faut aussi que mes enfants puissent aller en Afrique un jour. Il faut qu'ils connaissent ce monde aussi, le monde des Noirs, comme on dit nous. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder mit ihrem Vater aufwachsen. Dass sie ihn kennen und dass sie von ihm lernen. Anfangs habe ich viel mit meinen Geschwistern telefoniert. Jetzt nicht mehr. Weil ich ihnen im Moment kein Geld schicken kann. Als ich noch nicht lange hier war, habe ich mir einen Job gesucht. Und nur schwarz, ohne Arbeitserlaubnis. Ich habe so zwei Alte den Haushalt gemacht und mich um das Geflügel gekümmert. Die hatten einen Hof. Der Sohn hat geschlachtet, ich habe die Hühner und Gänse ausgenommen, gewaschen und angefroren. Ich habe bei denen alles in Ordnung gehalten, weil sie es selbst nicht mehr können. Sie waren freundlich und sie taten mir auch leid. Diese Alten mit ihrem unverheirateten Sohn. Und der viele Arbeit, wenn vor Weihnachten geschlachtet wird. Ich war ziemlich schnell. Und wenn ich mit dem Geflügel fertig war, habe ich noch schnell das Haus gewischt. Und dann kam wieder Weihnachten und ich habe gehört, wie die Neuen, die zur Aushilfe kamen, mit der Alten streiten, ob sie 7 oder 8 Euro bekommen. Ich stehe da und wasche weiter die Gänse aus. Und sie denken, ich verstehe nicht, was sie reden. Aber ich habe alles gut verstanden. Und ich bin fast geplatzt vor Wut, dass sie mir die ganze Zeit über ein Jahr 5 Euro die Stunde bezahlt haben. Diese Alten auf ihrem Hof. Tu aurais dû me voir. J'étais gonflé de colère. De colère. La vieille me demande un truc. Je ne réponds même plus. Puis je lui dis qu'elle ne doit pas croire que je revienne pour un salaire de misère. Die Alte fragt, ob ich am Dienstag wiederkomme. Nein. Am Donnerstag? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sie betelt. Sie zeigt mir ihren Gipsarm. Ohne mich kann sie es nicht schaffen. Und es ist doch schon Dezember. Egal. Hätte sie sich vorher überlegen sollen. Sie steckt mir 50 Euro in die Tasche. Immer faltet sie die Scheine so kleinen Päckchen und drückt sie mir hastig in die Hand, wenn ich gehe. Nie kann sie mir in die Augen schauen. Ich bedanke mich nicht. Und im Auto sage ich auch nichts zum Alten. Er hat auch kein Wort gesagt. Meinem kleinen Bruder schicke ich jetzt noch hin und wieder ein wenig Geld. Er hat 2 Kinder und keine Arbeit. Er ruft mich fast jeden Tag an und ich schicke eine Kleinigkeit. Aber er versteht nicht, wie die Dinge hier laufen, dass alles Zeit braucht. Das ist aus der Ferne schwer zu verstehen. Dass man die Dinge der Reihe nach machen muss und nicht einfach irgendwo arbeiten kann. Ich will es jetzt anders machen. Schritt für Schritt. Der Aufenthalt, eine eigene Wohnung, der Sprachkurs, dann vielleicht sogar eine Ausbildung. Verstehst du? Ich würde gerne in einem Büro arbeiten. Ja, warum nicht? Das würde mir gefallen. Die Familien sind auf der ganzen Welt zerstreut. Einer lebt hier, einer lebt dort. Mein Sohn fragt häufig nach seinem Vater. Das ist manchmal wirklich schwierig. Das macht mich schon traurig. Wir haben aber eine Abmachung. Samstags rufen wir immer zu Hause an. Bevor sich unsere Situation nicht klärt, kann er nicht nachkommen. Wir basteln dann kleine Geschenke zum Vatertag, zum Geburtstag und schicken sie dann nach Hause. Aber er hat sein Leben dort und wir haben unseres hier. Vor kurzem habe ich geträumt. Ich würde nach Hause fahren. Und ich wusste, es würde ein Unglück passieren. Mein Flugticket lag vor mir auf dem Tisch. Ich wusste, dass es sehr teuer gewesen war. Jemand hat es für mich gekauft. Und mir eine Freude zu machen. Alles kam mir wie ein Missverständnis vor und ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe mich nicht getraut zu sagen, ja, dass ich nicht zurückfliegen möchte. Aber ich wollte auch meine Familie nicht benachrichtigen, dass ich komme. Irgendwie wusste ich, dass das Flugzeug abstürzt oder dass sie mich nicht mehr zurücklassen, wenn ich einmal dort bin. Alles wäre dann umsonst gewesen. Ich war mir sicher, dass sie mich zu Hause nicht verstehen würden. Sie kennen mich anders. Früher war ich fröhlicher und sorgloser. Sie verstehen nicht, dass ich es zu nichts gebracht habe und trotzdem nicht zurück will. Dass ich sie vermisse, aber auch erleichtert bin, wenn sie nicht mehr anrufen. Es ist ein spezielles Leben, das wir hier leben. Aber irgendwann fängst du an, manches zu mögen. Die kleinen Sachen. Du richtest dich ein, aber damit entfernst du dich auch. Du bist nicht mehr die, die du vorher warst. Du bist nicht mehr die, die du in deinem alten Leben warst. Am Wochenende war ich auf einer Hochzeit. Es wurde ivorische Musik gespielt. Oh, die Menschen wurden verrückt, als sie die Musik hörten. Komm, Elektrise. In meiner Familie wurde nie getanzt. Aber ich finde tanzende Menschen schön. Ich habe getrunken und gegessen und dann habe ich mitgetanzt. Ja, es war die beste Party, seit ich in Deutschland bin. Ah oui. Zwischen hier und jetzt von Lena Katharina Müller. Mit Ida Kassig-Puh-Schmidt und Jocelyn Tree. Regie Iris Drögekamp, eine Produktion des Südwestrundfunks 2015. 30 Tage können Sie es runterladen und nachhören unter hörspiel.wdr.de. Jeden Tag ist Hörspielzeit. Immer ab 19 Uhr. Und jederzeit online auf hörspiel.wdr.de.